WDR 5 Doc 5, das Feature. Es hat angefangen mit einer leichten Schwingung. Es wird immer wahrscheinlicher, dass bereits durch das Erdbeben Schäden entstanden sind, die auch ohne Tsunami zur Katastrophe geführt hätten. Und dann musste man sich festhalten. Also dann hat es wirklich ganz stark geschüttelt. Die erste Kernschädigung vermutet man so ab etwa 1845. Die Hauptursache für die schlimmen Schäden am Kernkraftwerk bei Fukushima war die erdbebenbedingte Zerstörung der Stromversorgungsanlagen in der weiteren Region. Dann kommen Sie, öffnen Sie die Tür. Im Fall eines solchen Station Blackouts steht man schon vor ganz massiven Schwierigkeiten. Es geht in diesem Stück um einen sehr tief sitzenden Schmerz. Dann ist es erst so langsam ins Bewusstsein gekommen, da ist ganz was Furchtbares passiert. Die Anordnung zur Evakuierung ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Zurzeit wird keine Radioaktivität frei. Es besteht keine Gefahr für die Umwelt. Melden, was ist passiert? Es ist 21 Uhr. Nach dem Erdbeben und dem Tsunami in Japan haben sowohl das Atomkraftwerk Fukushima Daiichi als auch die Wiederaufarbeitungsanlage Rakosho Probleme mit der Kühlung der atomaren Brennstäbe. Die japanische Regierung hat den Atomalarm ausgerufen. Zudem steige der Druck in einem Reaktor. Wir hatten den größten anzunehmenden Unfall in Fukushima. Es gab nicht ein einziges Todesopfer. Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Passt auf, verdammt nochmal, die Strahlung. Raus, raus, sofort abbrechen. Habt ihr verstanden? Sofort abbrechen. Wir werden hier alle sterben. Kernschmelze. Fukushima und die Folgen. Ein Feature von Jürgen Döschner. März 2011. Wir sind ganz normal erstmal in die Anlage, um unsere Sachen aufzubauen, waren auch noch normal Mittagessen und letztendlich nach der Mittagspause wollten wir unseren Aufbau vor Ort fortsetzen. Gordon Hündjes, Reaktortechniker des AKW-Herstellers Areva NP. Also der Tag bis zu diesem Zeitpunkt war relativ entspannt. Wir hatten verhältnismäßig viel Zeit und waren eigentlich ziemlich guter Dinge. Wir sollten am Reaktordruckbehälter Ultraschallprüfungen durchführen. Es ging um das Erkennen von durch Erdbeben induzierter Risse. Robert Meister, Reaktortechniker des AKW-Herstellers Areva NP. Es gibt Bereiche, die halt eben durch Erdbeben eventuell geschädigt werden können. Und das war bis zu diesem Zeitpunkt eben der Fall, dass die Nachweisführung nicht ohne weiteres möglich war. Deswegen hat man in Japan eine sehr, sehr aufwendige, sehr große Studie aufgesetzt, um halt eben diesen Bereich dann prüfen zu können, um nachweisen zu können, dass nach einem Erdbeben dort eben auch keine Schäden sind oder wenn welche sind, Reparaturmaßnahmen eingeleitet werden können. Gordon Hündjes, Reaktortechniker. Das ist ein Resultat gewesen von einem Erdbeben aus dem Jahr 2004, wo man in der Anlage Kashiwazaki eben in einem solchen Bereich dann bei anderen Tätigkeiten solche Schädigungen gefunden hat. Und man sagt also sofort, diese Bereiche müssen wir in Zukunft dann auch sicher nachweisen können. Und deswegen ist diese Studie initiiert worden. Und wir als Prüffirma aus Deutschland waren dann deswegen in Fukushima. Für mich war es die dritte Reise nach Japan und ich habe immer Erdbeben erlebt. Robert Meister, Areva. Bis zum 11. März waren wir schon eine Woche da gewesen und hatten mehrere Erdbeben zu dem Zeitpunkt erlebt. Das stärkste davon war an die 7, wenn ich mich recht erinnern kann. Also allen war klar, wenn du nach Japan reist, die Wahrscheinlichkeit, dass du ein Erdbeben erlebst, ist relativ groß. Es geht in diesem Stück um einen sehr tief sitzenden Schmerz. Georg Friedrich Haas, Komponist. Und dieser tief sitzende Schmerz ist es, der sich an die Menschen auch übertragen soll, so wünsche ich es mir als Komponist, die dieses Streichquartett hören. Dass dieser Schmerz eine zentrale Ursache in der Betroffenheit über dieses Unglück hatte, ist irgendwo eine private Angelegenheit. Aber ich hoffe, dass dieses Streichquartett auch dann noch Menschen erreichen wird, wenn man nicht mehr weiß, was Fukushima war. Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Naturkatastrophe in Japan. Nach einem schweren Erdbeben überrollten riesige Flutwellen die Küsten im Osten des Inselstaates und rissen alles mit sich. Die Zahl der Opfer steigt stürmisch. Here's a scene from Sendai, Japan, and how strong the earthquake was felt in one of our studios in Sendai. This is one of our NHK studios in Sendai, northern Japan. And this happened. Tonight, Japan is quite literally shaken to its core. At 2:45 p.m. local time, the biggest earthquake in the country's history. Der Nordosten Japans ist von einem schweren Erdbeben erschüttert worden. Es hatte die Stärke 8,8 und löste eine meterhohe Tsunami-Welle aus. März 2011, 14.46 Uhr. Atomkraftwerk Fukushima Daiichi. Leitwarte Block 1. Was war das? Was ist passiert? Wir haben ein Erdbeben. Diese leichten Schwingungen, die nach allen Richtungen gegangen sind, die haben so 20 bis 30 Sekunden gedauert. Wie stark? Keine Ahnung. Ziemlich heftig. Die Auslenkungen dieses Erdbebens waren so stark, dass also auch wirklich sehr, sehr schwere Gegenstände hätten umfallen können. Und dann musste man sich festhalten. Also dann hat es wirklich ganz stark geschüttelt. Temperatur? Normal. Füllstand, Reaktordruckbehälter? Leicht gefallen. Druck? Konstant. Steuerstäbe eingefahren. Schnellabschaltung eingeleitet. Leistung sinkt. Turbinen abgeschaltet. Frischdampfzufuhr gestoppt. In den ersten Minuten passierte insbesondere in Blöcken 1 bis 3 eigentlich mehr oder weniger dasselbe. Das heißt, das Erdbeben hat dazu geführt, dass die Anlage, sprich die Gebäude, die ganzen Komponenten eine bestimmte Beschleunigung erfahren haben. Die sind also ganz kräftig durchgerüttelt worden, wenn man sich das bildlich vorstellen will. Sven Doktor, Sprecher der Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, GRS. Und das führte dazu, wie das bei allen japanischen Anlagen der Fall ist, dass dann automatische Systeme angesprochen haben, die zu einer Reaktorschnellabschaltung führen. Das ist, wenn also bestimmte Beschleunigungswerte überschritten werden, dann fahren diese Anlagen automatisch ab. Nach ungefähr 2 Minuten ist dann das Licht ausgegangen. Robert Meister, Reaktortechniker. Wir waren dann im Dunkeln gewesen. Irgendwann ging eine Lotbeleuchtung an. Es gab Taschenlampenkegel von einzelnen Japanern, die Stirnlampen oder Ähnliches dabei hatten. Externe Stromversorgung unterbrochen. Notstrom Diesel 1 bis 12 bereit. Die Kühlung, verdammt. Was ist mit der Temperatur? Ich habe keine Werte. Fehlermeldungen. Es sind zu viele. Das System schafft das nicht. Notkühlung über Isolation Condenser läuft. Dieser Isolation Condenser, das kann man sich als Wärmetauscher vorstellen. Sven Doktor, Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, GRS. Da wird Dampf aus dem Reaktor durchgeleitet durch eine Wasservorlage. Das heißt, diese Leitungen, durch die der Dampf strömt, die sind von Wasser umgeben. Dieses Wasser, was außenrum ist, kühlt den Dampf, der dann kondensiert. Und das Wasser, was dann entsteht, gelangt wieder in den Reaktor hinein. Und das kann im Prinzip auch ohne Strom funktionieren. Das setzt voraus, dass die Ventile geöffnet sind. Die Temperatur sinkt zu schnell. IC runterfahren, Ventil schließen. IC-Ventil 1 und 2 geschlossen. Notkühlung unterbrochen. Wegen des großen Erdbebens hat AKW-chen in Fukushima Bauchschmerzen bekommen. Oh, es tut weh. Mein AA kommt raus. Sein AA stinkt. Und wenn das AA rauskommt, haben alle ein Problem. Aber die Leute haben dem AKW-chen gemessen, wie sehr es stinkt, und es war nicht so schlimm. Es war gar kein AA, es war nur ein Pups. Um sein AA nicht rauskommen zu lassen, arbeiten die Ärzte jeden Tag. Aber manchmal hat er trotzdem noch ein paar Mal gepupst und deshalb stinkt es ein bisschen. Aber kein Problem. Das Gas verschwindet schnell. Und wenn du weiter weg wohnst, riechst du es sowieso nicht. Vielleicht hast du Sorge, dass der Gestank für immer bleibt. Aber keine Angst. In einer Woche ist alles wieder weg. Ausschnitt aus dem japanischen Kinderzeichentrickfilm Genpatsukun. Das kleine AKW hat Bauchschmerzen. Was zu meiner persönlichen Situation dazukommt, ist die Tatsache, dass meine Frau aus Japan stammt. Dass meine Tochter Großeltern hat, die in Japan leben. Und dass mich von daher der mich das, was dort passiert, noch in einem viel stärkeren Ausmaß berührt. Georg Friedrich Haas, Komponist. Drinnen in der Anlage hat man das noch nicht so wahrgenommen. Robert Meister, Reaktortechniker der Firma Areva. Diese Geräuschentwicklung, die unglaubliche Auslängung, auch die Länge, waren gigantisch. Aber letztendlich haben wir drin keine Schäden groß festgestellt. Und das war dann der Unterschied. Draußen war das ganz anders gewesen. Und dann ist das erst so langsam ins Bewusstsein gekommen. Da ist ganz was Furchtbares passiert. März 2011, 14.55 Uhr. Atomkraftwerk Fukushima Daiichi. Leitwarte Block 1. Achtung, Räumungsalarm. Tsunami-Warnung. Alle raus! Sofort alle Gebäude räumen. Anweisung aus dem Krisenzentrum. Wir sollen die Warte besetzt halten. Der Reaktor muss gekühlt werden. Alles klar. Die leitenden Ingenieure bleiben hier. Alle, auch der Schichtleiter. Stellt euch auf eine lange Schicht ein. Auf einmal zog sich das ganze Meer, ähnlich wie man es von der Nordsee kennt, vom Wattenmeer, das Meer zog sich zurück auf der ganzen Breite. Und zwar so weit zurück, dass man das Wasser nicht mehr sehen konnte. Und das Ganze innerhalb von 2-3 Minuten war das Wasser weg. Gordon Hünjes, Reaktortechniker. Da ist auch ein Hafen. Dieses Hafenbecken war radikal leer. Und das innerhalb von ein paar Minuten. Wir haben gestaunt. Das klingt so dumm, aber wir haben da gestanden und haben uns das angeschaut und dachten, das kann doch nicht wahr sein. Und das Wasser kam dann genauso schnell, wie es quasi abgeflossen ist, kam es auch wieder zurück. Und in dem Moment haben wir nur gedacht, was ist das jetzt? Ist das jetzt der Tsunami? Und es war halt eben nicht eine riesengroße Welle, wie ich das nun erwartet hätte, sondern das war, dass der Wasserpegel unglaublich schnell wahnsinnig hoch angestiegen ist. Kurz darauf riss eine 10 Meter hohe Tsunami-Welle Häuser und Menschen fort. Durch die Katastrophe kam es zu Störungen in Atomkraftwerken. Huge monster killer tsunami. This has been a devastating day for people in Japan. The whole world is watching right now. 11. März 2011, 15.36 Uhr. Atomkraftwerk Fukushima Daiichi. Leitwarte Block 1. Ausfall Diesel 1 bis 3, Spannungsabfall. Akkumulatoren, Totalausfall. Verdammt, was ist mit dem Notstromdiesel? Der Tsunami, das Wasser ist überall. Das Turbinengebäude ist überschwemmt. SBO, SBO, wir haben einen Station Blackout. Dieser Zustand, in dem so ein Atomkraftwerk weder an das Landesnetz, also an das externe Stromnetz angeschlossen ist, noch über eigene Notstromdiesel Strom produzieren kann, das wird gemeinhin als Station Blackout oder SBO bezeichnet. Sven Doktor, Gesellschaft für Reaktorsicherheit. Im Fall eines solchen Station Blackouts steht man schon vor ganz massiven Schwierigkeiten. Der Hintergrund ist, dass wenn eine Anlage selber keinen Strom produziert, dass sie in dem Augenblick Strom benötigt. Und den braucht sie, um die Reaktoren nachzukühlen. Das heißt, wenn die Reaktoren abgeschaltet werden, ob das ganz normal passiert oder im Rahmen einer Schnellabschaltung, dann heißt das nicht, dass die nicht noch nachgekühlt werden müssen und das auch wirklich relativ lange Zeit. Und für diese Nachkühlung braucht es doch relativ große Mengen an Strom. Ich brauche die aktuellen Werte. Druck, Temperatur, Füllstand. Fehlanzeige. Alle Instrumente off. Wir haben nichts. Gar nichts. Verdammt, das gibt's doch nicht. Ja, aber was ist denn mit den Notakkus? Der Kontrollraum hat doch eigene Batterien für solche Fälle. Alles weggespült. Akkus kaputt. Null Spannung. Eine Taschenlampe. Ich brauche Licht. Funktioniert die Aufzeichnung noch? Nein, nichts. Alles tot. Also in den Blöcken, die noch über Batteriekapazitäten verfügt haben, da hat einiges an Instrumentierung, hat noch eine Zeit lang funktioniert. Sven Doktor, Gesellschaft für Reaktorsicherheit, GRS. Aber im Großen und Ganzen ist es natürlich so, dass insbesondere in Block 1 war das der Fall, da wo dann wirklich die Stromversorgung komplett ausfällt, dass sie da mehr oder weniger im Blindflug sind. Das heißt, ganz wichtige Anlagenparameter können sie zumindest von der Warte aus nicht mehr ablesen. Diese Reaktoren sind nicht außer Kontrolle. Sie haben einige Schwierigkeiten, die Wassertemperatur unter den Siedepunkt zu bringen. Aber ich betone, es gab keine Freisetzung von Radioaktivität in einem Maße, das irgendjemanden geschädigt hätte. John Rich, Generaldirektor der World Nuclear Association, Weltverband der Nuklearindustrie. Mein Name ist Bansho Miura. Ich bin Leiter des HCR, einer Bürgerinitiative zum Schutz der Einwohner von Minamisoma vor Radioaktivität. Wir befinden uns hier am westlichen Stadtrand. Diese Grundschule wurde nach dem 11. März 2011 geschlossen, wegen hoher Strahlung. Demnächst soll sie wieder geöffnet werden. Besorgte Eltern haben uns alarmiert. Die Stadtverwaltung habe gesagt, die Schule und der Schulweg seien dekontaminiert. Aber die Eltern trauen der Verwaltung nicht. Wir überprüfen jetzt den Schulweg, ob es vielleicht doch noch Hotspots gibt. Wir messen mit zwei verschiedenen Geigerzählern die Strahlung in der Luft, und zwar jeweils in einem Meter, 50 Zentimetern und einem Zentimeter über dem Boden. Wir messen sechsmal an jedem Punkt und ermitteln dann den Durchschnittswert. Hier direkt vor dem Eingang zur Schule haben wir im Schnitt 0,33 Mikrosievert pro Stunde. Das ist für diese Gegend recht wenig. Jetzt sind wir an der Kreuzung vor der Schule. Die Stadt sagt, sie habe den Schulweg von hier aus 200 Meter in alle Richtungen dekontaminiert. Wir gehen den Weg jetzt ab und checken das. Hier am Rinnstein, 26 Millisievert pro Jahr in einem Meter Höhe. Das ist ein echter Hotspot. Hier könnten Kinder spielen. Und dann 26 Millisievert. Wir checken das nochmal. 10,16, 10,4, 10,01, 10,21, 10,6. Hier haben wir über 88 Millisievert pro Jahr. Wir sind hier nicht weit weg von der Grundschule. Da gehen Kinder entlang und spielen. Grenzwerte und gesundheitliche Folgen. Für beruflich strahlenexponierte Personen wie Mitarbeiter kerntechnischer Anlagen gelten 20 Millisievert pro Jahr als gesetzlicher Grenzwert. Für die Bevölkerung ist die maximale Belastung durch kerntechnische Anlagen auf 1 Millisievert pro Jahr festgelegt. Grundsätzlich gilt, es gibt vermutlich keinen Wert, unter dem radioaktive Strahlung kein gesundheitliches Risiko beinhaltet. Helmholtz-Zentrum München, Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt. Abteilung Strahlenforschung. Eigentlich müssten große Teile der Stadt evakuiert werden. Aber die Stadt macht genau das Gegenteil. Beamte rufen Bürger, die weggezogen sind, persönlich an und fordern sie auf, sie sollen zurückkehren. Wir dokumentieren alle Messdaten und übergeben sie dann der Stadtverwaltung von Minamisoma und dem Schulministerium in Tokio. Sie sollen die Pläne zur Wiederinbetriebnahme der Grundschule aufgeben. Gleichzeitig veröffentlichen wir die Messwerte im Internet. Regierung und Stadtverwaltung unterschätzen das Problem der radioaktiven Verseuchung. Sie verharmlosen es. Das ist einfach kriminell. Sie setzen durch ihr Verhalten die Gesundheit der Menschen aufs Spiel. Im Grunde genommen müsste mehr gemessen werden und wiederholt gemessen werden, weil die Situation ja nicht stabil ist, sondern jedes Mal, wenn es regnet, ändert sich die radiologische Situation. Michael Schneider, Atomexperte, Regierungsberater, Träger des alternativen Nobelpreises. Der größte Teil Japans sind Berge und ein Teil der Radioaktivität ist in den Bergen abgeregnet und wird jetzt nach und nach in die Täler gespült. Also wir werden eine Situation haben, wo die radiologische Situation sich ständig verändert. Es ist bei allen meinen Stücken so, dass sie aus innerer Notwendigkeit heraus entstehen. Georg Friedrich Haas, Komponist. Die Vorstellung, man schreibt sich etwas von der Seele und ist es dann los, entspricht einfach nicht den Tatsachen, sondern es ist eher der Wunsch, den Schmerz, den man hat, mit anderen Menschen zu teilen. März 2011, 15.40 Uhr. Atomkraftwerk Fukushima Daiichi. Leitwarte Block 1. Wir brauchen Strom, verdammt. Irgendwoher Strom. Wenigstens für die Instrumente. Ich will wissen, was in dem Reaktor vor sich geht. Was ist mit den Autos? Wir könnten die Batterien ausbauen und ans Pult anklemmen. Gute Idee, das müsste doch gehen. Okay, schick ein paar Leute zum Parkplatz. Die sollen Akkus ausbauen, so viele wie möglich. Die Zentrale hat 11 LKW mit Generatoren losgeschickt. Gut, hoffentlich kommen die rechtzeitig. Wir müssen ein Team bilden, das die Stromversorgung wiederherstellt. Sobald die LKW mit den Generatoren da sind. Okay, ich übernehme das. Was ist mit der Notkühlung? Isolation Condenser funktioniert nicht. Die Ventile lassen sich nicht öffnen. Was sollen wir tun? Verdammt nochmal. Das sieht übel aus. Wir müssen Tokio informieren. Warum dieser Isolation Condenser in dem Block 1 offenbar nicht wirklich funktioniert hat nach Eintreffen des Tsunamis, im Detail ist das immer noch ungeklärt. Sven Doktor, Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit, GRS. Eine Vermutung ist, dass zu dem Zeitpunkt, als dann die Stromversorgung endgültig ausgefallen ist, und Block 1 ist ja eben durch den Tsunami auch die Batterie, die zum Fahren dieser Ventile ausgereicht hätte, auch mit Leidenschaft gezogen worden, auch zerstört worden, dass zu dem Zeitpunkt möglicherweise einfach die Ventilstellung zu weit zu war. Die Hauptursache für die schlimmen Schäden am Kernkraftwerk bei Fukushima war die erdbebenbedingte Zerstörung der Stromversorgungsanlagen in der weiteren Region und dann im Gefolge des Tsunami in der Anlage selbst. Johannes Theissen, Vorstandsvorsitzender der E.ON AG, Hauptversammlung. 5. Mai 2011. Studiert man aber die Daten bekannter Tsunamiwellen aus Japan in den letzten 100 Jahren, so stellt sich eine etwas neue Frage. Wurde die notwendige und gebotene Schadensvorsorge für solche, eben nach menschlicher Vernunft nicht auszuschließenden Ereignisse, unterlassen? Ging es also gar nicht um das sogenannte Restrisiko, sondern schlicht um mangelnde Vorsorge? Die Industrie ist hingegangen und hat sofort die Parole ausgegeben, dass das, was dort passiert ist, dem bösen Tsunami zuzuordnen ist, weil ja die Reaktoren alle wie vorgesehen abgeschaltet worden wären, sofort nach dem Erdbeben. Michael Schneider, Atomexperte. Das ist heute ganz klar eine Ansicht, die nicht mehr vertretbar ist. Und es wird im Grunde genommen immer unwahrscheinlicher. Also in anderen Worten ausgedrückt, es wird immer wahrscheinlicher, dass bereits durch das Erdbeben Schäden entstanden sind, die auch ohne Tsunami zur Katastrophe geführt hätten. TEPCO und die Regierung behaupten, der Tsunami habe die Notstromaggregate zerstört und deshalb sei die Kühlung ausgefallen. Aber ich glaube das nicht. Ich bin überzeugt, dass schon das Beben die Reaktoren stark beschädigt hat. Ich vermute, dass es Schäden an den Rohrleitungen durch das Beben gab. Es muss sie gegeben haben. Masashi Goto, ehemaliger Ingenieur und leitender Angestellter beim AKW-Hersteller Toshiba. Ich habe von 1989 bis 2009 für Toshiba gearbeitet und war verantwortlich für die Konstruktion und Prüfung der Reaktorsicherheitsbehälter. Ich habe unter anderem an den Mark I-Reaktoren Hamaoka und Onagawa mitgearbeitet, die baugleich mit den Reaktoren in Fukushima sind. Vermutlich wurden durch das Beben einige Leitungen des Kühlsystems verbogen oder verdreht, sodass sie zumindest nicht mehr völlig dicht waren. Ein Indiz dafür ist die Tatsache, dass der Druck im Sicherheitsbehälter sehr schnell sehr stark gestiegen ist. Dieser Reaktortyp von Fukushima verfügt über ein Kontrollsystem, das Überdruck im Reaktorsicherheitsbehälter verhindert. So wie der Druck ansteigt, wird der überschüssige Wasserdampf in den Isolation Condenser abgeführt. Dort kühlt der Dampf ab, der Druck lässt nach und mit dem abgekühlten Dampf wird der Reaktor gekühlt. Aber in Fukushima stieg der Druck im Sicherheitsbehälter auf das Doppelte. Und deshalb vermute ich, dass dieses System schon durch das Beben beschädigt wurde und nicht funktionierte. Natürlich sind das Vermutungen. Theorien. Wir können im Moment noch nicht in den Reaktor hineinsehen. Aber wenn die Notkühlung über den Isolation Condenser nicht funktioniert hat, dann entweder, weil Leitungen defekt waren oder weil in der Kondensationskammer wegen eines Lecks zu wenig oder gar kein Wasser war. Die Wahrscheinlichkeit, dass es genau so war, ist jedenfalls sehr hoch. Wir befinden uns hier in dem Zen-Tempel Ganukuchi in der Stadt Minamisoma, etwa 22 Kilometer vom AKW Fukushima Daiichi entfernt. Mein Name ist Taikan Hoshimi und ich bin Mönch dieses Tempels. Erst kam das Beben, dann der Tsunami. Ich hatte große Angst um meine Gemeinde. In den ersten Tagen habe ich jedes Evakuierungslager besucht, mit den Menschen gesprochen, ihnen Lebensmittel und Decken gebracht. Erst später ist uns das Problem mit der Radioaktivität bewusst geworden. Daraufhin sind viele Menschen noch weiter weggeflohen. Im März und April letzten Jahres gab es ständig Beerdigungen. Alle Geistlichen, egal welche Religion, waren beschäftigt. Wir haben so viele Menschen beigesetzt. Wegen des AKW-Unfalls und der Strahlung ist kaum jemand zu den Beerdigungen gekommen. Das war so traurig. Viele Familien werden auseinandergerissen. Das ist eine der schlimmsten Folgen dieser Katastrophe. Die Menschen hier in Minamisoma leben in Angst. Ich frage mich, wann wir wieder ein normales Leben führen können. Viele Menschen haben sich das Leben genommen. Ich kenne nicht die genauen Zahlen, aber ich habe selbst einige von ihnen beigesetzt. Und ich kenne viele, die solche Gedanken haben. Diese Menschen wollten ihre Heimat nicht verlassen, aber die Radioaktivität machte es unmöglich, hier zu leben. Und so war der Selbstmord für sie der einzige Weg zu bleiben. Eine 94 Jahre alte Frau zum Beispiel. Sie war mit ihrer Familie geflohen, dann kam sie zurück und wegen der Strahlung sollte sie wieder weg. Aber das wollte sie nicht. In ihrem Abschiedsbrief schrieb sie: Ich ziehe nur noch einmal um. Und zwar in mein Grab. Da ist mein Platz. Ich zähle zu jener Generation, die sehr bewusst das Unglück in Tschernobyl miterlebt haben. Tschernobyl war 1.500 Kilometer von dem Ort entfernt, in dem ich damals gelebt hatte. Ich lebte in Graz, in Österreich. Und wenn ich jetzt daran denke, dass dieses Atomkraftwerk nur ein Zehntel von dieser Entfernung vom Wohnort meiner Schwiegereltern entfernt ist, dann kommt so etwas wie Angst und Trauer hoch. Georg Friedrich Haas, Komponist, verheiratet mit einer Japanerin. März 2011, 17.30 Uhr. Atomkraftwerk Fukushima Daiichi, Leitwarte Block 1. Die ersten Autobatterien sind da. Wie soll das gehen? Zeig mal den Schaltplan. Das reicht doch nie für das ganze Pult. Hier, hierher leuchten. Gib mal die Taschenlampe. Hier. Genau hier kommen wir ran. Ja, Mann, ihr müsst den Schrank aufbrechen. Wir brauchen noch mehr Batterien. Wir sind unterwegs. Wir müssen erst an die Messdaten. Druck, Temperatur, Wasserstand. Der Reaktor läuft möglicherweise schon trocken und wir wissen es nicht mal, verdammt. Man geht heute davon aus, dass etwa 17 Uhr bzw. 17.45 Uhr, also das heißt etwa 2 Stunden nach Eintreffen des Tsunamis, der Kern freigelegt war. Sven Doktor, Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit. Das heißt, das Wasser in dem Reaktordruckbehälter war so weit abgesunken, dass dann das obere Ende der Brennelemente langsam aus dem Wasser rauskam. Erste Kernschädigungen vermutet man so ab etwa 1845. Alle wissen heute, dass in 3 Reaktoren die Kerne geschmolzen und aus dem Reaktordruckbehälter gelaufen sind. Aber TEPCO, die Betreiberfirma, hat immer nur von einer möglichen Teilschmelze gesprochen. Sogar im Mai noch. Da haben sie überhaupt zum ersten Mal das Wort Kernschmelze in den Mund genommen. Das ist unglaublich. Masashi Goto, ehemaliger Ingenieur beim AKW-Hersteller Toshiba. Schon am ersten Tag, als ich von dem Unglück hörte, habe ich vermutet, dass es zu einer Kernschmelze kommen wird. Nicht nur ich, alle, die mit Atomkraft zu tun haben, haben das gedacht. Das musste eine Kernschmelze sein. Aber TEPCO hat so lange geschwiegen. Sie haben schlicht gelogen. Sie wollten offenbar nicht zugeben, dass es sich um einen Super-GAU handelt. Es ist 21 Uhr. Die japanische Regierung hat den Atomalarm ausgerufen. Zudem steige der Druck in einem Reaktor. Nach Angaben der Aufsichtsbehörde soll langsam radioaktiver Dampf abgelassen werden, um den Druck wieder zu senken. Der Gouverneur von Fukushima hat entschieden, die Städte Okunshu und Futaba zu evakuieren. Yukio Edano, Regierungssprecher. Tokio, 11. März 2011. Das geschieht mit Blick auf die Situation im Kernkraftwerk Fukushima Daiichi und betrifft alle Anwohner in einem Umkreis von 3 Kilometern um das AKW. In einem Radius von 3 bis 5 Kilometern werden die Bürger aufgefordert, in ihren Häusern zu bleiben. Die Anordnung zur Evakuierung ist eine reine Vorsichtsmaßnahme. Zurzeit wird keine Radioaktivität frei. Es besteht keine Gefahr für die Umwelt. Wenn man sich heute anschaut, welche abwiegelnden Stellungnahmen abgegeben worden sind, ist es eigentlich schon sehr verblüffend. Michael Schneider, Atomexperte. Das ist da eigentlich das, was bei mir als bitterer Beigeschmack der ersten 24 Stunden geblieben ist. Mit welcher unglaublichen Leichtfertigkeit Vertreter der Industrie, Vertreter des Staates hingegangen sind und versucht haben, das Ganze kleinzureden. Und zu sagen, naja, da ist ein Unfall passiert, aber im Grunde, das wird nicht zur Katastrophe kommen. Das war für mich eigentlich wirklich das Erschütterndste der ersten 24 Stunden. In der Stadt Nihonmatsu und anderen Orten der Präfektur Fukushima wurde mit radioaktivem Cäsium-137 kontaminierter Kies und Beton zum Bau von landwirtschaftlichen Bewässerungskanälen, Wohnhäusern und Schulen verwendet. Der Betreiber eines Steinbruchs in Namie, in der Nähe des havarierten AKW Fukushima Daiichi, bestätigte, dass rund 5600 Tonnen Kies in insgesamt 108 Gebäuden verarbeitet wurden, darunter 4 Schulen und einige Wohnhäuser für Flüchtlinge aus der verstrahlten 20-Kilometer-Zone. Der stark verstrahlte Kies wurde zwischen dem 11. März und dem 22. April, dem Tag der völligen Abriegelung der Sperrzone, an verschiedene Bauunternehmen geliefert. Mainichi Daily News, 16. Februar 2012. Hi. Ich heiße Oe Megumi. Ich wohne mit meinen beiden Töchtern und meiner Mutter seit dem 22. August hier in Nihonmatsu. Eigentlich stammen wir aus Namie, das liegt aber in der Sperrzone. Von dort sind wir vor einem Jahr geflohen. Vor 2 Wochen klingelte ein Team des japanischen Fernsehens bei uns. Sie fragten, ob wir denn wüssten, dass das Haus verstrahlt ist, was wir darüber denken und so weiter. Ich habe erst gar nicht verstanden, wovon sie redeten. Ich konnte das gar nicht glauben. Radioaktivität hier, wir sind 100 Kilometer vom AKW entfernt. Im Dezember letzten Jahres, da waren mal ein paar Leute von der Baufirma hier und welche von der Stadt, die haben die Strahlung gemessen. Und ich dachte damals, wie freundlich von ihnen, dass sie hier mal messen. Wir waren richtig dankbar. Dann haben sie gesagt, alles sei in Ordnung und sind wieder gegangen. Wir waren beruhigt und haben nicht weiter darüber nachgedacht. Aber sie haben nicht ein Wort über diesen Beton gesagt und darüber, dass die Strahlung unten im Erdgeschoss so hoch ist. Über 1 Mikrosievert pro Stunde. Das haben wir erst von den Fernsehleuten erfahren. Ich bin so wütend auf die Behörden. Sie haben uns schon damals, als das Unglück passierte, nicht richtig informiert. Es gibt ein aufwendiges System namens SPEEDY, mit dem die Ausbreitung der Radioaktivität vorausberechnet wird. Aber diese Informationen hat man damals nicht veröffentlicht. Und so sind wir, die ganzen Leute aus Namie, genau in die Richtung geflohen, in die auch die radioaktive Wolke zog. Jetzt verfolgt mich die Radioaktivität bis hierher. Denn Namie, unsere Heimatstadt, das ist ausgerechnet der Ort, aus dem auch dieser verstrahlte Beton kommt, der hier unter uns ist. Zwölfter März 2011, 3:45 Uhr. Atomkraftwerk Fukushima Daiichi. Leitwarte Block 1. Es klappt. Erste Batterien angeschlossen. Ja, es funktioniert. Oh Mann, Druck im Sicherheitsbehälter, 840 Kilopascal. Was? Das ist ja fast doppelt so hoch wie zulässig. Das Ding fliegt uns um die Ohren. Venting! Venting! Wir müssen Dampf ablassen! Unter Venting versteht man eine Druckentlastung. Sven Doktor, Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit. Das bedeutet, dass man durch das Öffnen von bestimmten Ventilen, von bestimmten Leitungen dafür sorgt, dass das Gasgemisch, das sich im Inneren des Sicherheitsbehälters gesammelt hat und da eben einen gewissen Druck erzeugt, dass das nach außen abgegeben wird. Die Ventile reagieren nicht. Der Erkundungstrupp ist schon auf dem Weg. Vielleicht können wir sie von Hand öffnen. Wir haben Kontakt. Venting-Team, melden. Hallo? Hört ihr uns? Wir sind... Ich kann kaum was sehen. Öffnen jetzt die Tür. Reaktorgebäude. Was ist los? Melden, was ist passiert? Weißer Rauch. Überall. Wir können nicht sehen, verdammt. Abbrechen. Sofort abbrechen. Wir brechen ab, habt ihr verstanden? Verdammt. Wir brechen ab. Was ist mit den anderen Teams? Team Notstrom meldet den ersten LKW mit Generator. Aber er kommt nur bis Block 2. Sie müssen die Kabel 200 Meter übers Gelände ziehen. Das dauert. Schickt ihnen noch 30 Mann. Sie sollen alles geben. Was ist mit der Wassereinspeisung? Das Team meldet ein zerstörtes Feuerlöschfahrzeug. Ein zweites steckt fest. Bei Block 6 haben sie ein intaktes Fahrzeug gefunden. Sie sind auf dem Weg hierher, aber das Gelände ist mit Trümmern übersät. Es kann Stunden dauern. Schickt noch Leute hin. Wir müssen Wasser in den Reaktor pumpen, egal wie. Ihr Venting-Team, wir machen einen neuen Versuch. Wo seid ihr? Verdammt, hier ist alles voller Trümmer. Passt auf, verdammt nochmal, die Strahlung. Wir sehen kaum was. Oh mein Gott, das kann nicht sein. Raus, raus, sofort abbrechen. Habt ihr verstanden? Sofort abbrechen. Wir werden hier alle sterben. Radioaktive Partikel, die aus dem defekten Kernkraftwerk Fukushima 1 entwichen und an anderer Stelle herabgefallen sind, gehören dem jeweiligen Landeigentümer und nicht der Firma TEPCO. Daher sei TEPCO auch nicht verantwortlich für deren Beseitigung. Mit dieser Aussage vor dem Bezirksgericht in Tokio wehrte sich der Betreiber des AKW Fukushima gegen die Forderungen eines Golfplatzbesitzers, das radioaktiv verseuchte Gelände auf Kosten von TEPCO zu dekontaminieren. Asahi Shimbun Weekly, 24. November 2011. Wir säubern dieses Haus hier mit dem Hochdruckreiniger, um den radioaktiven Staub abzuwaschen. So senken wir die Strahlung. Das sind erstmal Tests von der Stadt angeordnet. Die prüfen dann, welche Firma den großen Auftrag für Minamisoma bekommt. Am Dach fangen wir an, dann die Wände. Alles wird gründlich abgespritzt. In dem Wasser, das wir dafür benutzen, ist eine Chemikalie, die Radioaktivität verringert. Und ein Teil des Wassers wird auch aufgefangen und chemisch gereinigt. Ja, und ein Teil läuft eben in den Boden. Aber der wird ja sowieso abgegraben und ausgetauscht. Für jedes Haus brauchen wir ungefähr 3 Tage. 2 Tage fürs Abspritzen und einen, um den Boden auszutauschen. Naja, der Wind wird wohl wieder etwas herüberwehen. Nach einiger Zeit ist das wieder verstrahlt. Aber das Ziel ist ja nicht, die Werte sofort auf Null zu bringen. Sie sollen nur nach und nach sinken, sagt die Stadtverwaltung. Wir sind hier in Takanokura, einem Stadtteil am Rand von Minamisoma. In 400 Metern von hier beginnt die Sperrzone. Wir haben von der Stadt den Auftrag, dieses Haus zu dekontaminieren. Das Dach und die Wände sind schon abgewaschen. Jetzt tragen wir den Boden rund um das Haus etwa 5 cm tief ab. Die Erde sammeln wir in Säcken und bringen sie auf einen Parkplatz hier in der Nähe. Wohin sie dann kommt? Keine Ahnung. Das macht eine andere Abteilung. Die Dekontaminierung hat die Stadt veranlasst. Wahrscheinlich, damit sich die Leute etwas besser fühlen. Ich bin nicht sicher, ob das wirklich hilft. Manche sagen, der Wind trägt die Radioaktivität von den Bergen wieder hierüber. Dann ist in einigen Tagen wieder alles verstrahlt. Und sie können ja nur das Haus abwaschen und den Boden im Garten reinigen. Aber die Berge, das Land, die Felder und Wiesen, das bleibt doch alles verstrahlt. Die Erde ist mit etwa 3 Mikrosievert pro Stunde belastet. Wir haben eben gemessen. Am Haus ist die Strahlung jetzt nur noch halb so hoch, also 1,5 Mikrosievert pro Stunde. Ganz geht das wohl nie weg. Vor dem 11. März 2011 hat die ganze Familie hier gelebt. Zu 10 haben wir hier gewohnt. Mein Sohn, seine Frau, meine Enkel, meine Urenkel. Aber nach dem Beben sind sie alle weg. Jetzt wohne ich allein in diesem großen Haus. Zu Neujahr haben sie mich besucht. Und hin und wieder kommt mein Sohn. Aber meist bin ich ganz allein in diesem großen Haus. Ich mache mir vor allem Sorgen um die Kinder. Ich hoffe, dass sie eines Tages hierher zurück können. Aber so wie es jetzt aussieht, naja, sie sind jedenfalls alle weg. Ich war nach dem Reaktorunglück erst in einem Evakuierungslager. Aber dann wollte ich wieder zurück. Irgendjemand muss sich doch um das Haus kümmern. Und um den Hund und die Katze. Und ich bin die Älteste in der Familie. Naja, Angst vor der Radioaktivität habe ich auch irgendwie. Aber bis ich Krebs kriege, bin ich längst nicht mehr am Leben. Wenn man geistige Arbeit in Kilogramm messen könnte, dann nehme ich an, dass die geistige Arbeit, die zur Bewältigung der Finanzkrise für Griechenland investiert wird, 1000- bis millionenfach größer ist als die geistige Energie, die all die Menschen gemeinsam aufbringen, um die Katastrophe in Fukushima zu lösen. Georg Friedrich Haas, Komponist. März 2011, 15.35 Uhr. Atomkraftwerk Fukushima Daiichi. Leitwarte Block 1. Wir haben seit 3 Stunden das Okay zum Venting. Die Umgebung ist evakuiert. Warum geht's nicht voran? Die Ventile, wir kriegen sie nicht geöffnet. Sie versuchen es jetzt mit Druckluft. Sie haben einen intakten Kompressor gefunden. Venting-Team meldet, Kompressor erfolgreich ans Ventil angeschlossen. Sehr gut, damit müssten wir es öffnen können. Venting starten. Was macht das Team mit dem Löschfahrzeug? Sie hatten Probleme mit der Wasserversorgung. 80.000 Liter. Dann war Schluss. Und jetzt? Wir müssen Wasser in den Reaktor pumpen. So viel und so schnell wie möglich. Sie nehmen jetzt mehr Wasser. Was? Das ist das Aus für den Reaktor. Wissen die das? Ja, natürlich, aber wir haben keine Wahl. Stimmt. Hauptsache, wir kriegen das Ding in den Griff. Scheint, wir haben das Schlimmste geschafft. Das Notstromteam hat den ersten LKW-Generator angeschlossen. Wir könnten bald wieder Strom haben. Das hört sich gut an. Was? Verdammt! Was war das? Was war das? Was war das? Nein! Das kam vom Reaktorgebäude. Gott! Das Wasserstoff! Das Heute-Journal. Diese Bilder werden in die Geschichte eingehen. Die Welt blickt nach Japan auf die Explosion im Atomkraftwerk Fukushima. Dach und Wände des Reaktors sind eingestürzt. Japan fürchtet eine atomare Katastrophe. The exclusion zone, which was set at 10 kilometers, has been extended from 3 kilometers to 10. But we were stopped well short of that by a police roadblock, and they told us that it wasn't safe to go any further. Now, the 被害を受けたものと思われます。流されたヘリコプターです。 Nach dem schweren Beben und dem Tsunami in Japan hat sich die Situation im beschädigten Kernkraftwerk Fukushima zugespitzt. Eine Explosion zerstörte Teile der Anlage. Das japanische Staatsfernsehen zeigt Bilder von einer Explosion im Kraftwerk Fukushima Daiichi. Eine dichte Rauchwolke steigt auf. Nachrichtenagenturen melden, das Dach des Reaktorgebäudes sei eingestürzt. Die Ursache war, dass sich in dem Verlauf des Kernschmelzvorgangs durch die Reaktion von dem Material aus dem die einzelnen Brennstäbe bestehen, dieses sogenannte Hörermaterial, das ist Zirconium, mit dem Wasser Wasserstoff gebildet hat. Sven Doktor, Gesellschaft für Anlagen- und Reaktorsicherheit. Dieser Wasserstoff hat sich dann offenbar außerhalb des Containments angesammelt, möglicherweise durch Lecks, möglicherweise auch durch die Ventings, durch die Druckentlastungen und so weit aufkonzentriert, dass wenn dann es zu einem Zündfunken kommt, dass es dann eben zu solchen Explosionen kommen kann. Das Ende des Atomzeitalters. Titel: Der Spiegel, 14. März 2011. Die Bilder, die uns seit Freitag erreichen, machen ein geradezu apokalyptisches Ausmaß der Zerstörung deutlich und sie lassen uns verstummen. Bundeskanzlerin Angela Merkel, 14. März 2011. Es kann doch keiner nach dem Ereignis, das jetzt da ist, so tun, als wäre das nicht geschehen oder als hätte sich damit nicht, ja, die Welt verändert. Norbert Röttgen, Bundesumweltminister, 14. März 2011. Wenn also schon in einem hochentwickelten Land wie Japan, einem Land mit hohen Sicherheitsstandards und hohen Sicherheitsanforderungen, nukleare Folgen eines Erdbebens und einer Flutwelle nicht verhindert werden können, dann hat das eben Folgen für die ganze Welt und dann hat das auch Folgen für Europa und dann hat das Folgen für uns in Deutschland. Wenn ich mir die Mitglieder unseres Verbandes anschaue, dann sehe ich Leute, die besorgt sind über die öffentliche Besorgnis wegen Fukushima. Aber sie haben ein großes Vertrauen in diese Technologie. John Rich, Generaldirektor der World Nuclear Association. Let's remember. We had a worst case accident at Fukushima. Wir hatten den größten anzunehmenden Unfall in Fukushima und es gab nicht ein einziges Todesopfer. Und Strahlenexperten werden Ihnen sagen, dass dort niemand einer Strahlendosis ausgesetzt wurde, die irgendjemanden krank machen oder sein Leben verkürzen würde. Wir hatten also einen nuklearen GAU, ohne dass es ein einziges Opfer gab. Das ist keine schlechte Bilanz. So sehr ich mich im Herbst letzten Jahres im Rahmen unseres umfassenden Energiekonzepts auch für die Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke eingesetzt habe, so unmissverständlich stelle ich heute vor diesem Haus fest, Fukushima hat meine Haltung zur Kernenergie verändert. Die deutschen Kernkraftwerke erfüllen die geltenden Sicherheitsanforderungen. In jedem anderen Fall hätten sie bereits zuvor abgeschaltet werden müssen. Daran ändern die Ereignisse in Japan nichts. Jürgen Grossmann, Vorstandsvorsitzender der RWE AG. Essen, 20. April 2011. Genau aus diesem Grunde werden wir die erst kürzlich beschlossene Verlängerung der Laufzeiten der deutschen Kernkraftwerke aussetzen. Und dies ist ein Moratorium. Und dieses Moratorium gilt für 3 Monate. In den meisten Ländern hat Fukushima dazu geführt, dass man zwar noch einmal über die Kernkraft nachgedacht, zugleich aber das Bekenntnis zur Kernkraft bekräftigt hat. John Rich, Generaldirektor der World Nuclear Association. Right now there are about 360 Im Moment haben wir weltweit 435 Kernkraftwerke mit einer Kapazität von ungefähr 360 Gigawatt. Wir erwarten, dass es bis zum Jahr 2050 mindestens 1.000, möglicherweise 2.000 Reaktoren sein werden. Und bis zum Ende dieses Jahrhunderts werden es mindestens 3.000, vielleicht sogar 8.000 bis 9.000 sein. Der Energieversorger TEPCO fährt ein weiteres Kernkraftwerk in der Präfektur Niigata zur turnusmäßigen Inspektion herunter. Damit sind nur noch 4 der 54 japanischen Kernreaktoren am Netz. TEPCO möchte 2 Kernkraftwerke in Kashiwazaki wieder ans Netz gehen lassen, nachdem sie die sogenannten Stresstests bestanden haben. Aber die örtliche Regierung verweigert ihre Zustimmung zum Wiederanfahren der Reaktoren, solange die Ursache für die Katastrophe in Fukushima nicht vollständig geklärt ist. It says there has not been an adequate investigation of the Fukushima Daiichi accident. Die sogenannte Renaissance war nie Fakt. Es war immer ein imaginäres Konstrukt der Atomindustrie. Michael Schneider, Atomexperte. Wenn man das historisch empirisch einfach anschaut und sagt, dass der Höchststand der in Betrieb befindlichen Reaktoren 2002 vor 10 Jahren erreicht war. Vor 10 Jahren. Je nachdem, wie viele Anlagen man jetzt in Japan als in Betrieb befindlich ansieht, sind wir heute auf etwa derselben Anzahl von Reaktoren, die in der Welt betrieben sind, wie 1989. Ich bitte Sie, wo kann denn hier von Renaissance die Rede sein? Die Atomindustrie war in der Krise, und zwar in einer schweren Krise, bevor Fukushima passierte. Saito Yushi, 28 Jahre. Ich heiße Yushi Saito, 28 Jahre alt. Ich komme aus der Stadt Tomioka, etwa 5 Kilometer vom Atomkraftwerk Fukushima entfernt. Dort bin ich geboren und aufgewachsen. Jetzt lebe ich hier in Iwaki. Ich mache Musik und trete in Clubs auf, aber damit kann man kein Geld verdienen. Deshalb arbeite ich für TEPPO im J-Village. Dort reinige ich die verstrahlten LKW von der AKW-Baustelle. Als das Unglück passierte, war ich hier in Iwaki. Der erste Reaktor explodierte ausgerechnet am 12. März. Das ist mein Geburtstag. Ich war tagelang wie gelähmt. Meine Familie ist seitdem 3 oder 4 Mal umgezogen. Ob ich je in meine Heimat zurück kann, ich weiß es nicht. Bevor mein Opa starb, habe ich ihm versprochen, ihn regelmäßig an seinem Grab zu besuchen. Ich hoffe, ich kann das Versprechen einlösen, bevor ich selbst sterbe. Ich habe 2 Versionen dieses Liedes geschrieben. Die erste war sehr wütend und direkt gegen die Atomkraft. Aber ich habe es dann geändert. Wut und Trauer gibt es genug. Ich möchte den Menschen mit diesem Lied Hoffnung machen. Wut und Hass, darauf kann man keine Zukunft aufbauen. Aber wir müssen nach vorn schauen. Es gibt auch nach Fukushima eine Zukunft. Das will ich mit diesem Lied sagen. Allerdings eine Zukunft ohne Atomkraft. Kernschmelze. Fukushima und die Folgen. Ein Feature von Jürgen Döschner. Es sprachen Detlef Dickmann, Wolfgang Rüther, David Gerlach, Holger Kunkel, Simon Roden, Claudia Mischke, Christian Schramm, Daniel Berger, Gerion Nussbaum und Regina Münch. Technische Realisation Rieke Wiebelitz und Matthias Fischenich. Regieassistenz Sophie Garke und Hanna Steger. Regie Michael Wehrhahn. Redaktion Marita Knipper. Musik Georg Friedrich Haas, Piper Ben und Chetzel. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2012. Informationen zu allen WDR5-Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.